Bär, da fummelt, da fummelt, da fummelt der Bär, da fummelt der Bär, hier fummelt der Bär, wer fummelt denn da? Da fummelt der Bär, da fummelt der Bär, da fummelt, da fummelt, da fummelt der Bär, da fummelt der Bär, hier fummelt der Bär, wer fummelt denn da? Mannschaft vor, schießt das goldene Tor.